und am Mikrofon Dr. Indoktrinator. Bis zum nächsten Mal, wenn der dialektische Katalysator und der ideologische Staubsauger wieder saugen. Auf Wiederhören.